Was geschah darauf Ihrerseits? Meine Überlegung in erster Stunde war die, dass das militärisch nach dem Kräftemaß, das mir damals von uns bekannt war, überhaupt nicht durchführbar sei. Und ich beruhigte mich dann selbst damit, dass ja die Besprechung vorausschickte, dass ein Plan für absehbare Zeit nicht bestehe. Ich besprach die Angelegenheit am nächsten Tage mit dem Chef des Führungsstabes, General Jodl. Eine Niederschrift über die Besprechung oder ein Protokoll habe ich nie bekommen. Und der Abschluss der Überlegungen war eigentlich der, auf sich beruhen lassen, das hat ja Zeit. Das kommt jetzt gar nicht in Frage, aus militärischen Erwägungen. Ich setzte auch Jodl auseinander, dass die einleitenden Worte waren, es ist nicht meine Absicht, in absehbarer Zeit gegen die Tschechoslowakei militärisch vorzugehen. Etwa 4 Wochen nach diesem Auftrag habe ich dann den Entwurf einer Weisung für die Vorbereitungen an den Obersalzberg geschickt. Als Antwort wurde mir mitgeteilt, Hitler würde selbst nach Berlin kommen und mit dem Oberbefehlshaber des Heeres sprechen. Er kam dann Ende Mai nach Berlin und ich war Zeuge und anwesend bei der Besprechung mit Generaloberst von Rauchitsch. In dieser Besprechung änderte sich der grundlegende Gedanke völlig. Und zwar dahin, dass Hitler die Absicht äußerte, in absehbarster Zeit gegen die Tschechoslowakei militärisch vorzugehen. Er begründete das damit, diese Änderung seiner Entschlüsse, weil, ich glaube, es war 20. oder 21. Mai, die Tschechoslowakei eine totale Mobilmachung befohlen hatte. Und Hitler damals erklärte, dass sich das nur gegen uns gerichtet haben könnte. Militärische Vorbereitungen auf deutscher Seite waren nicht getroffen. Das war der Anlass des völligen Änderung seiner Absichten, die er dann mündlich dem Oberbefehlshaber des Heeres mitteilte und ihn mit dem sofortigen Beginn der Vorbereitungen beauftragte. Daraus erklären sich die Änderungen in den grundlegenden Befehlen. Das heißt, die nunmehr zu erlassende Weisung enthielt den grundlegenden Gedanken, es ist mein unabänderlicher Entschluss, in absehbarer Zeit militärische Maßnahmen gegen die Tschechoslowakei zu treffen. Nun kam es nicht zu dem Krieg mit der Tschechoslowakei infolge des Abkommens von München. Wie beurteilte Sie und die Generale diese Abmachung? Wir waren außerordentlich glücklich, dass es zu einer militärischen Operation nicht gekommen war, weil wir in der Zeit der Vorbereitung niemals von der grundsätzlichen Auffassung heruntergekommen sind, dass unsere militärischen Angriffsmittel gegen die Grenzbefestigungen der Tschechoslowakei unzureichend seien. Also rein militärisch gesehen, ein Angriff, der ein Durchstoßen der Grenzbefestigungen notwendig gemacht hätte, dafür fehlten uns die Angriffsmittel. Infolgedessen waren wir außergewöhnlich befriedigt, dass eine friedliche politische Lösung gefunden war. Welche Wirkung hatte dieses Abkommen, ich meine, hinsichtlich des Ansehens Hitlers auf die Generale? Ich glaube, sagen zu können, dass das eine wirklich große Steigerung des Ansehens Hitlers bei der Generalität zur Folge hatte. Man erkannte darin, dass zwar militärische Mittel nicht, oder militärische Vorbereitungen nicht überlassen waren, dass andererseits aber eine Lösung gefunden war, die man nicht erwartet und für die man ungeheuer dankbar war. Ist es nicht erstaunlich, dass Hitler 3 Wochen nach diesem von allen Seiten, auch von den Generalen, so begrüßten Abkommen von München schon Anordnungen für die Besetzung der Resttschechei tat? Ich glaube, der Reichsmarschall Göring neulich schon bei seiner Vernehmung darüber eingehende Darlegungen gemacht hat. Mein Eindruck und meine Erinnerung geht darauf hin, dass Hitler mir damals sagte, er glaube nicht, dass die Tschechei den Verlust der sudetendeutschen Gebiete mit ihren starken Befestigungen überwinden werde. Und außerdem sei er besorgt wegen der engen Verbindungen, die damals zwischen der Sowjetunion und der Tschechei bestanden. Die Tschechei also militärisch und strategisch als Raum eine Bedrohung werden könnte und vielleicht werden würde. Das war die Begründung, die ich militärisch bekommen habe. Wir kommen nun zu dem Fall Polen. Auch hier macht Ihnen die Anklagebehörde zum Vorwurf, dass Sie sich an der Planung, Vorbereitung beteiligt und an seiner Durchführung der kriegerischen Aktion mitgewirkt haben. Wollen Sie grundsätzlich mal Ihre Stellungnahme zu diesen Ostproblemen darlegen? In Kürze bitte. Die Fragen, die sich um das Problem Danzig und um das Problem Korridor bewegten, waren mir bekannt. Mir war auch bekannt, dass in diesen Fragen politische Erörterungen und Verhandlungen schwebten. Der Fall des dann im Laufe der Zeit vorzubereitenden und vorbereiteten Angriffs gegen Polen hing natürlich mit diesen Problemen eng zusammen. Als mit den politischen Dingen nicht befasst, war ich persönlich der Auffassung, dass wohl ebenso wie im Fall München und Vormünchen eine militärische Vorbereitung, das heißt ein militärisches Druckmittel, wenn ich es so nennen soll, wohl in diesen Fragen eine ähnliche Rolle spielen würde, wie es nach meiner Auffassung in München ja auch gespielt hat. Ich glaubte nicht, dass es ohne eine militärische Vorbereitung sich abwickeln würde. Hätte diese Frage nicht auch eine Lösung durch unmittelbare Verhandlungen finden können? Das ist für mich schwer zu übersehen, obwohl ich weiß, dass über die Frage Danzig Erörterungen mehrfach stattgefunden haben und ebenso über die Lösung der Korridorfrage. Mir ist erinnerlich eine Äußerung, die mich damals beeindruckte, dass Hitler einmal sagte, er bedauere den Tod des Marschall Pilsudski, er glaube, mit diesem Staatsmann ein Arrangement gefunden oder habe finden können. Diese Äußerung ist mir gegenüber einmal gefallen. Die Anklage hat nun erklärt, dass Hitler sich schon im Herbst 1938 mit einem Krieg gegen Polen beschäftigt hat. Nein, das ist mir nicht gegenwärtig. Ich möchte glauben, dass ich mit einer Erinnerung nach Anzeichen damals wohl hatte, dass das nicht der Fall gewesen ist. Ich habe Hitler damals begleitet zu einer eingehenden Inspektionsreise der Ostbefestigungen. Wir sind die ganze Front von Pommern über den Oder Wartebogen bis Breslau abgefahren, um uns die einzelnen Grenzbefestigungen gegen Polen anzusehen. Das war damals eine sehr intensive Erörterung der Befestigungen in Ostpreußen. Wenn ich das heute nachträglich auf die Frage kombiniere, so kann ich mir nur vorstellen, dass das Überlegungen waren, die vielleicht mit Danzig oder mit der Korridorfrage bei ihm im Zusammenhang standen, wo er sich überzeugen wollte, ob die Ostbefestigungen die hinreichende Abwehrstärke hätten, wenn aus diesen weiteren Fragen Danzig-Korridor eventuell ein Krieg mit Polen entstehen könnte. Wann wurden die Vorbereitungen zur Besetzung Danzigs getroffen? Ich glaube, das war noch im Spätherbst 38, dass Anordnungen dafür gegeben waren, und zwar von Ostpreußen aus, in Form eines Handstreiches Danzig zu einer vielleicht gegebenen günstigen Lage zu besetzen. Mehr weiß ich darüber nicht. Wurde dabei nicht die Möglichkeit des Kriegsfalls mit Polen erörtert? Ja, das hängt offensichtlich mit den Prüfungen der Verteidigungsmöglichkeiten der Grenze im Übrigen zusammen. Aber eine Vorbereitung irgendwelcher Art, dieses Problem, abgesehen von einem Handstreich von Ostpreußen aus, damals schon militärisch vorzubereiten, ist mir nicht erinnerlich und ist auch nicht gewesen. Ich glaube mich zu erinnern, dass Sie mir mal bei der Erörterung dieser Frage gesagt haben, dass Danzig nur dann besetzt werden sollte, wenn kein Krieg mit Polen daraus entstünde. Ja, das ist richtig. Diese Äußerung ist mehrfach gefallen, dass die Besetzung oder der Handstreich auf Danzig nur dann durchgeführt werden würde und sollte, wenn bestimmt ein Krieg daraus nicht entstehen würde. Wann hat sich diese Ansicht gewandelt? Ich glaube, dass die Ablehnung aller Erörterungen seitens Polens, diese Frage Danzig in irgendeiner Verhandlungsform zu lösen, offenbar der Anlass war zu weitergehenden Überlegungen und weitergehenden Schritten. Ich darf vielleicht noch hinzufügen, dass überhaupt wohl eine andere Beurteilung der Lage nach München in Bezug auch auf das weitere Ostproblem eingetreten war. Vielleicht, oder wie ich glaube, in dem Sinne, die tschechische Frage ist ohne einen Schuss befriedigend gelöst. Das wird vielleicht bezüglich der anderen deutschen Probleme im Osten auch möglich sein. Und glaube mich auch zu erinnern, dass Hitler sagte, er glaube nicht, dass die Westmächte, insbesondere England, an diesen Ostproblemen Deutschlands das Interesse hätten. Und wohl da eher vermitteln, als wie dagegen Einspruch erheben würden. Wie standen Sie und die übrigen Generale zu diesem Krieg? Ich muss sagen, dass wir auch seinerzeit vor den Vorarbeiten gegen die Tschechoslowakei sowohl der Oberbefehlshaber des Heeres wie die Generale, soweit ich sie gesprochen habe, und auch ich selbst dem Gedanken, nun einen Krieg gegen Polen zu führen, ablehnend gegenüberstanden. Wir wollten keinen Krieg in dem Sinne. Aber wir haben selbstverständlich die gegebenen Befehle, zumindest in der Form der generalstabsmäßigen Durcharbeitung, sofort in Angriff genommen. Wir begründeten das damit, dass nach unseren Erkenntnissen, unserer militärischen Mittel, die wir damals besaßen, das heißt die Divisionen, ihre Ausrüstung, ihre Bewaffnung und nicht zu vergessen ihre außerordentlich dürftige Munitionsausstattung, uns immer wieder als Soldaten daran erinnerten, dass wir an sich nicht bereit waren, einen Krieg zu führen. Waren Sie in dieser Zeit der Meinung, dass es zum Krieg wirklich kommen würde? Nein, ich glaubte damals, vielleicht in etwas harmloser Form der Überlegungen, dass es nicht zu einem Krieg kommen würde, sondern dass sich voraussichtlich unter den militärischen Mitteln, die dafür aufgeboten werden würden, sich der Fall der Verhandlungen wiederholen und damit eine Lösung finden würde. Unsere militärische Betrachtung stellte immer einen Gesichtspunkt, rein militärisch, in den Vordergrund. Wir Generale glaubten, dass Frankreich, weniger England, Frankreich unbedingt im Hinblick auf seinen Beistandspakt für Polen eingreifen würde und dass dafür überhaupt militärische Abwehrmittel nicht vorhanden waren. Und gerade dieser Grund hat mich immer persönlich überzeugt, es wird nicht zu dem Kriege kommen, denn einen Krieg gegen Polen können wir nicht führen, wenn die Franzosen uns im Westen angreifen. Wie beurteilten Sie denn die Dinge nach der Ansprache vom 22.08.39. Diese Ansprache am Ende August auf dem Obersalzberg versammelte ja die Generale der im Osten in Vorbereitung befindlichen Truppen, oberen Befehlshaber. Und ich habe auch damals, nachdem Hitler gegen Ende dieser Ansprache erklärte, dass mit der Sowjetunion ein Pakt abgeschlossen sei, war ich fest überzeugt, dass es nun bestimmt nicht zum Kriege kommen werde, denn ich glaubte, dass unter diesen Voraussetzungen eine Verhandlungsbasis gefunden sei, dass Polen sich nicht dem aussetzen würde, und ich glaubte auch, dass nunmehr die Basis für Verhandlungen gefunden sei. Obwohl in der Ansprache, die ich auch hier erstmalig gelesen habe in Form einer Niederschrift, ja gesagt worden war, dass die Vorbereitungen bis zum Äußersten getrieben und die Durchführung beabsichtigt sein. Bei der Kriegführung im Westen steht im Vordergrund auch wieder zunächst die Frage der Neutralitätsverletzung bezüglich Luxemburgs, Belgiens und Hollands. Wussten Sie, dass in diesen drei Ländern Zusicherungen gemacht worden waren, die sich auf die Unverletzlichkeit der Neutralität bezogen? Ja, das habe ich damals gewusst und auch erfahren. Ich will nicht wieder dieselben Fragen stellen, aber ich möchte in diesem Zusammenhang doch fragen, hielten Sie diese Zusicherungen Hitlers für ehrlich? Wenn ich mich in die damalige Lage zurückversetze, dann habe ich das geglaubt, dass die Absicht bestand, keinen anderen Staat in diesen Krieg hineinzuziehen, als diese Dinge mir bekannt wurden. Ich hatte jedenfalls zumindest keine Annahme, keine Berechtigung, das Gegenteil anzunehmen, dass das eine Täuschung sein sollte. Glaubten Sie denn noch nach dem Polenkrieg an eine Beendigung des Krieges überhaupt oder eine Lokalisierung? Ja, das habe ich geglaubt. Und zwar bestärkte mich in dieser Auffassung die Reichstagsrede nach dem Polenkrieg, in der Andeutungen gemacht wurden, die mir die Überzeugung gaben, es werde über diese Frage mit England in erster Linie politisch gesprochen. Und weil mir gegenüber Hitler immer wieder sagte, wenn man die Fragen anschnitt, an diesen östlichen deutschen Problemen ist ja der Westen eigentlich nicht interessiert. Diese Wendung war immer diejenige, mit der man beruhigt wurde. Das seien keine Probleme, die die Westmächte interessierten. Außerdem kam ja hinzu, rein militärisch gesehen, dass wir Soldaten mit dem Angriff der Westmächte, also Frankreich, während des Polenkrieges, selbstverständlich immer gerechnet hatten. Und dass wir äußerst überrascht waren, dass eigentlich im Westen außer gewissen Vorfeldkämpfen, wie wir es nennen, zwischen Maginot-Linie und Westwall, tatsächlich sich nichts ereignete. Während wir, ich weiß das genau, in der ganzen Westfront, von der holländischen Grenze bis Basel, nur 5 Divisionen hatten, neben schwachen Besatzungen in den Befestigungen des Westwalls. Also, rein militärisch operativ gesehen, ein französischer Angriff während des Polenkrieges auf einen deutschen militärischen Schleier gestoßen wäre, aber nicht auf Abwehr. Und da das nicht erfolgte, kam uns Soldaten natürlich der Gedanke, es ist auch wohl nicht ernstlich beabsichtigt seitens der Westmächte, wenn man diese strategisch und operativ günstigste Lage einfach verstreichen ließ und während dieser 3-4 Wochen des Einsatzes aller deutschen aktiven Verbände im Osten nichts gegen uns unternahm. Wenigstens nichts, was uns bedrohte. Das bestärkte auch in der Auffassung bezüglich der voraussichtlich weiteren Haltung der Westmächte. Welche Pläne hatte Hitler denn für den Westen? Er hatte schon in der letzten Phase des Polenkrieges alle entbehrlichen Kräfte nach dem Westen transportieren lassen. Und natürlich auch in der Überlegung, dass jederzeit dort noch etwas passieren könnte. Er hatte aber schon in den letzten Tagen des Polenkrieges mir gegenüber geäußert, dass er in schnellstem Tempo die Kräfte von dem Osten nach dem Westen rüberwerfen und womöglich im Winter 1939-40 im Westen noch angreifen wollte. Das war ganz klar ausgesprochen. Waren in diesen Plänen nun die Angriffe auf oder Durchmärsche durch Luxemburg, Belgien und Holland vorgesehen? Zunächst nicht, sondern zunächst war der Aufmarsch im Westen, wenn man es militärisch ausdrücken soll, ein Sicherungsaufmarsch. Das heißt, eine ganz Verstärkung der Front in breitester Form. Selbstverständlich in bevorzugtem Maße an der unbefestigten Front von Aachen bis über die holländische Grenze hinaus, wo gar nichts war, außer Grenzposten. Insofern ist also schon Ende September, Anfang Oktober ein Herüberwerfen des Heeres von Ost nach West in Form einer Sicherungsaufmarsches ohne Schwerpunkt erfolgt. Was wusste denn die militärische Führung über die Haltung Belgiens und Hollands? Das hat sich im Laufe des Winters natürlich mehrfach gewandelt. Damals, wohl im Herbst 39, ich kann nur von mir sprechen, es mögen auch andere Auffassungen darüber bestehen, war ich der Überzeugung, dass Belgien auf jeden Fall aus dem Kriege bleiben wollte und alles wohl auch getan haben würde, um seine Neutralität zu wahren. Auf der anderen Seite bekamen wir durch die engen Beziehungen des belgischen und italienischen Königshauses doch eine Reihe von Nachrichten, die sehr bedrohlich klangen. Eine Kontrolle darüber, ob sie wahr sind, besaß ich nicht. Aber ich erfuhr sie. Und zwar in der Richtung, dass auf Belgien ein starker Druck ausgeübt würde, zugunsten der Aufgabe seiner Neutralität. Über Holland wussten wir damals nur, dass Beziehungen generalstabsmäßiger Art zwischen England und Holland bestanden. Die Dinge haben sich dann aber natürlich in den Monaten Oktober bis Mai 1940 in verschiedensten Formen verstärkt oder gemildert. Rein militärisch wussten wir eines, nämlich dass die französischen sämtlichen schnellen Verbände, also motorisierten Verbände, aufmarschiert waren an der belgisch-französischen Grenze. Und vom militärischen Standpunkt aus beurteilten wir diese Maßnahme dahin, dass zumindest die Vorbereitung getroffen war, jederzeit mit den schnellen Verbänden durch Belgien durchzurutschen und dann an der Grenze des Ruhrgebietes zu stehen. Die Einzelheiten, glaube ich, hier weglassen zu sollen, da sie für das weitere Geschehen nicht wesentlich sind, sind auch rein operativ und strategische Momente. Bestanden überhaupt Meinungsverschiedenheiten zwischen der Generalität und Hitler bezüglich dieses Angriffs im Westen, der ja durch das neutrale Gebiet gehen musste? Ich glaube, sagen zu müssen, dass das damals wohl eine der ernstesten Krisen in dem Kriege mit gewesen ist. Nämlich die Auffassungen von einer Reihe von Generalen, auch des Oberbefehlshabers des Heeres Bauchitsch und seines Generalstabschefs, und ich persönlich gehöre auch dazu, die einen Angriff im Westen, den Hitler ja noch im Winter beabsichtigte, unter allen Umständen versuchen wollten zu verhindern. Das waren das verschiedene Motive. Die Schwierigkeiten des Herüberwerfens des Ostheeres nach dem Westen, dann ein Gesichtspunkt, nämlich der, das muss ich aussprechen, dass wir damals glaubten, vielleicht etwas mehr politisch gesehen, dass wenn wir nicht angriffen, die Möglichkeiten einer friedlichen Lösung noch nicht überholt oder noch nicht unmöglich geworden seien. Wir hielten es also für möglich, dass bis zum Frühling sich da noch sehr viel politisch ändern könnte. Zweitens, wir waren entschieden gegen einen Winterkrieg als Soldaten. Im Hinblick auf die kurzen Tage und die langen Nächte, die militärisch immer ein großes Hinderungsmoment für alle Operationen sind. Und auf den Einwand von Hitler, dass ja jederzeit der Durchmarsch der französischen schnellen Kräfte durch Belgien erfolgen könnte und dann vor dem Ruhrgebiet stände, hielten wir entgegen, dass wir glaubten, wir seien im Bewegungskriege in einer solchen Situation überlegen. Der wären wir gewachsen. Das war unsere Auffassung. Ich darf gleich hinzufügen, da Sie mich nach der Situation fragten, dass es zu einer sehr ernsten Krise geführt hat. Zwischen Hitler, dem Oberbefehlshaber des Heeres und auch meiner Person. Da ich diese Gedankengänge vertrat und sie von Hitler schärfstens abgelehnt wurden, weil sie strategisch falsch seien, wie er sich ausdrückte, warf er mir in diesen Auseinandersetzungen in schärfster Form vor, dass ich mit den Generalen des Heeres gegen ihn konspiriere und sie in dem Widerstand ihrer Auffassungen noch bestärke. Ich muss das hier berichten, dass ich damals um meine sofortige Ausscheiden aus meiner Dienststellung bat, eine andere Verwendung bat, weil ich das Vertrauensverhältnis für total zerbrochen hielt unter diesen Umständen und schwer gekränkt war. Ich füge hinzu, dass auch das Verhältnis zum Oberbefehlshaber des Heeres unter diesen Umständen stark gelitten hat. Meine Entlassung bzw. anderweitige Verwendung wurde scharf abgelehnt, sei nicht berechtigt, ist das hier schon erörtert, ich brauche das nicht mehr zu sagen. Aber überbrückt ist dieser Vertrauensbruch nicht, auch in der Zukunft nicht mehr worden. Wir kommen jetzt zu dem Fall Barbarossa. Die sowjetrussische Anklagebehörde im Besonderen hat hervorgehoben, dass das Oberkommando der Wehrmacht und Sie als Chef des Stabes schon im Sommer 1944 sich mit dem Plan eines Angriffs gegen die Sowjetunion befasst hätten. Wann hat Hitler erstmals mit Ihnen über die Möglichkeit einer Auseinandersetzung, bewaffneter Auseinandersetzung mit der Sowjetunion gesprochen? Nach meiner Erinnerung war das Anfang August 1940, gelegentlich einer Lagebesprechung im Berchtesgaden beziehungsweise in seiner Wohnung. Da wurde zum ersten Mal die Möglichkeit kriegerischer Konflikte mit der Sowjetunion erörtert. Welche Gründe hat Ihnen damals Hitler bekannt gegeben, die möglicherweise zu einer kriegerischen Auseinandersetzung führen konnten? Ich kann mich, glaube ich, auf das beziehen, was der Reichsmarschall Göring dazu gesagt hat. Es war die nach unseren Begriffen starke Truppenkonzentration im bessarabischen Nordbukowina-Raum. Auch der Außenminister hat da Zahlen genannt, die mir nicht erinnerlich sind. Und die Besorgnis, die Hitler damals wiederholt aussprach, dass vielleicht daraus etwas weiteres im rumänischen Raum entstehen und damit die Erdöl-Treibstoffversorgung unserer Kriegführung, die großenteils auf den rumänischen Erdöllieferungen beruhte, gefährdet werden könnte. Außerdem sprach er wohl noch von den starken, auffallenden Truppenkonzentrationen in den baltischen Provinzen. Wurden damals schon irgendwelche Anordnungen Ihrerseits bzw. seitens der in Anspruch genommenen Wehrmachtteile getroffen? Nein. Meiner Erinnerung nach beschränkte sich das auf einmal die Aktivierung des Nachrichten, ruhig zu sagen Spionagedienstes gegen Russland und zweitens auf gewisse Untersuchungen über die Möglichkeit, Truppen vom Westen aus Frankreich in schnellerer Zeitfolge nach dem Südosten bzw. nach dem Ostpreußen hin zu überführen. Gewisse Rücktransporte der Truppen der Ostwehrkreise waren schon Ende Juli angelaufen. Sonst sind keine Anordnungen getroffen, damals. Wie dachten Sie persönlich in dieser Zeit über das Problem, das sich ja durch die Besprechung mit Hitler auftat? Ich war damals, als ich mir bewusst wurde, dass hier doch ernste Gedanken bereits erwogen wurden, war ich sehr überrascht und hielt das auch für sehr unglücklich. Und ich überlegte ernstlich, was man tun könne, um mit militärischen Erwägungen auf Hitler einen Einfluss zu gewinnen. Ich habe damals, das ist hier schon kurz mit dem Außenminister erörtert worden, persönlich eine Denkschrift geschrieben. Meine Gedanken, möchte sagen, unabhängig von den facharbeitenden Stellen des Generalstabes und des Wehrmachtführungsstabes, darüber niederzulegen und wollte diese Denkschrift Hitler vorlegen. Ich entschloss mich zu dieser Methode, weil es ja typisch war, dass man über den zweiten Satz bei einer solchen Vorstellung ihm gegenüber nicht herauskam, weil er das Wort dann an sich riss und man nicht mehr dazu kam, das zu sagen, was man wollte. Ich wollte es ihm schriftlich geben. Haben Sie Hitler nun diese Denkschrift überreicht? Ja, ich habe einige Zeit später, nach einem Lagevortrag auf dem Berghof, ihm diese Denkschrift allein übergeben. Er sagte mir damals, glaube ich, er wolle sie studieren, nahm sie an sich und ließ mich nicht weiter dazu kommen, Ausführungen dazu zu machen. Sind Sie später noch einmal darauf zurückgekommen, bei der Wichtigkeit dieser Vorstellung? Ja, es erfolgte zunächst gar nichts, sodass ich nach einiger Zeit daran erinnerte und bat, doch mit mir über diese Frage zu sprechen. Das geschah dann auch und es wurde sehr kurz damit eigentlich abgetan, dass das, was von militärischen Gesichtspunkten oder strategisch von mir vorgebracht sei, in keiner Weise überzeuge. Die Gedanke müsse er Hitler als falsch ablehnen. Ich kann in dem Zusammenhang vielleicht nur kurz erwähnen, dass das mich wiederum aufs Tiefste berührte, dass es wieder zu einer Krise kam, in der ich bat, mich von meinem Posten abzulösen und einen anderen Mann an meine Stelle zu setzen und mich in die Front zu schicken. Auch das führte zu einer scharfen Kontroverse, in dem ja bekanntlich vom Reichsmarschall ja auch schon dargelegten Gedanken, die er darüber hatte, er verbete sich, dass ein General, dessen Ansichten er nicht billige, daraufhin seine Entlassung aus seiner Stellung beantrage. Ich glaube, er sagte, es sei sein gutes Recht, derartige Vorschläge und Gedanken zu verwerfen, wenn er sie nicht für richtig hielte. Es sei nicht mein Recht, daraus Konsequenzen ziehen zu wollen. Gab er Ihnen diese Denkschrift zurück? Nein, ich glaube, ich habe sie nicht zurückbekommen. Ich habe bisher immer angenommen, sie wäre mit in den Schmundakten gefunden worden, was offenbar nicht der Fall ist. Ich habe sie nicht zurückbekommen, er hat sie behalten. Wann wurden Sie sich klar, dass Hitler entschlossen war, die Sowjetunion anzugreifen? Das war nach meiner Erinnerung Anfang März. Gedacht war daran, etwa Mitte Mai den Angriff eventuell zu führen. Und dann musste Mitte März die Entscheidung über den Eisenbahnaufmarsch getroffen werden. Deshalb fand in der ersten Märzhälfte eine Generalsversammlung statt. Das heißt, ein Befehlsempfang der Generale bei Hitler. Und die von ihm damals gemachten Ausführungen hatten eindeutig den Zweck, den Generalen zu sagen, dass er zur Ausführung des Aufmarsches an sich entschlossen sei. Obwohl ein Befehl noch nicht gegeben war. Und er gab damals eine ganze Reihe von Gedanken und auch gewissen Anweisungen für die Dinge, die sich hier in den Richtlinien auf Sondergebieten, Fall Barbarossa, enthalten sind. Diese Richtlinien, die dann auch von mir unterzeichnet worden sind. Für diese Richtlinien und die Gedanken, die da drin stehen, gab er damals die Direktiven, sodass die Generale schon über diesen Inhalt informiert waren, was mich dann auch veranlasste, das in dieser Form schriftlich zu bestätigen. Denn es war für keinen der Beteiligten etwas Neues drin. Neu scheint mir aber wohl gewesen zu sein, was Hitler den Generalen bei der Ansprache gesagt hat. Und es scheint mir auch, dass Sie, der Sie doch nunmehr mit diesen Dingen, das heißt mit der Ausarbeitung, zu tun hatten, sich darüber klar wurden oder werden mussten, dass jetzt eine ganz anormale Methode der Kriegführung beginnen sollte. Wenigstens gesehen von Ihrem soldatischen traditionellen Standpunkt aus. Das ist richtig. Es kamen dort die Gedanken zum Ausdruck über die Verwaltung und die wirtschaftliche Ausnutzung der zu erobernden oder zu besetzenden Gebiete. Es kam der völlig neue Gedanke, Reichskommissariate und Zivilverwaltungen einzusetzen. Es kam der eindeutige Entschluss, dem Bevollmächtigten des Vierjahresplanes in wirtschaftlicher Hinsicht die oberste Leitung zu übertragen. Und das, was das Entscheidendste für mich war, oder mich am meisten berührte, war, dass neben der dem militärischen Befehlshabern zustehenden Rechte der Ausübung der vollziehenden Gewalt durch die Besatzungsmacht hier ein Weg beschritten wurde, in dem klar ausgesprochen wurde, dem Reichsführer SS Himmler umfassende Vollmachten zu übergeben in Bezug auf die ganze polizeiliche Aktion, die dann bekannt geworden sind in diesen Gebieten. Ich habe mich dagegen auf das Schärfste gewehrt, weil es mir unmöglich erschien, zwei Gewalten hier nebeneinander zu stellen. Nun steht hier in den Richtlinien denn drin, die Worte, die Befugnisse des Oberbefehlshabers des Heeres werden hierdurch nicht berührt. Es war eine absolute Täuschung und Selbsttäuschung. Das Gegenteil ist eingetreten. Ich habe mich, solange als es noch mit meiner Dienststellung vereinbar war, dagegen zur Wehr gesetzt. Ich glaube nur sagen zu sollen, dass ich keinen anderen Zeugen dafür habe wie den General Jodl, der das miterlebt hat. Schließlich hat Hitler diese Richtlinien mehr oder weniger selbst bearbeitet und ihnen den Sinn gegeben, den er wollte. So sind diese Richtlinien entstanden. Dass ich das, was drinsteht, nicht befehlen konnte, geht schon daraus hervor, dass dort drin stand, der Reichsmarschall erhält den Auftrag, der Reichsführer SS erhält den Auftrag und so weiter. Die konnte ich ja gar nicht beauftragen. Ist eigentlich nicht erörtert worden, dass man, wenn man einen Angriff gegen die Sowjetunion unternehmen wollte, man doch vorher, sei es diplomatische Schritte oder sei es eine Kriegserklärung oder ein Ultimatum, übersenden müsste? Doch, das ist von meiner Seite erörtert worden. Ich habe schon im Winter 40/41 Hitler gebeten, jeweils, wenn die Erörterungen kamen über die starken Kräfte der Russen an der Demarkationslinie, das heißt also im Dezember, Januar, eine Note an die Sowjetunion zu richten, um hier eine Bereinigung herbeizuführen. Aber ich kann gleich hinzufügen, dass er das erste Mal gar nichts sagte, das zweite Mal ablehnte. Mit der Begründung etwa, sei zwecklos, darauf würde er nur die Antwort bekommen, das sei eine interne Angelegenheit, das ginge uns nichts an. Oder so ähnlich. Es wurde jedenfalls abgelehnt. Ich habe es dann noch mal versucht, zu einem späteren Stadium. Das heißt, ich habe die Bitte ausgesprochen, vor einer Aktion ein Ultimatum zu stellen, um in irgendeiner Form die Basis überhaupt zu finden für einen Präventivkrieg, wie wir ihn ja genannt haben, für einen Angriff. Sie sagen Präventivkrieg. Wie war denn, als die entscheidenden Entschlüsse die militärische Lage? Ich bin an die Lage, wie wir sie beurteilt oder wie sie beim Heer beurteilt wurden, hier am besten erinnert worden durch eine Studie oder eine Niederschrift, die als, glaube ich, ist das Dokument PS 872. Nach dem Datum Ende Januar oder Anfang Februar, Vortrag des Chefs des Generalstabes des Heeres bei Hitler über den Stand der operativen und strategischen Vorarbeiten. Und in diesem Dokument habe ich gefunden, die damaligen Erkenntnisse über die Stärke des Aufmarsches der Roten Armee und die sonstigen darüber bestehenden und bekannten bekannt gewordenen Unterlagen, die in diesem Dokument eingehend behandelt sind. Im Übrigen muss ich allerdings auch sagen, dass ich von Seiten der Nachrichtendienste des OKW, Admiral Canaris, weniger Material zur Verfügung bekam oder dem Heer zur Verfügung gestellt werden konnte, wegen der sehr starken Abschließung des russischen Raumes gegen solche Feststellungen. Es war also lückenhaft, bis zum gewissen Grade. Nur das, was in dem PS 872 steht, war bekannt. Wollen Sie kurz sagen, was darin steht, um Ihre Entschlüsse zu rechtfertigen? Ja, es waren, Haller berichtete wohl, rund 150 Divisionen der Sowjetunion aufmarschiert seien an der Demarkationslinie und Grenze. Dann waren Luftbilder vorhanden über eine große Anzahl von Flugplätzen. Kurzum, es war ein Grad der Bereitschaft auf der sowjetrussischen Seite, der jederzeit zu militärischen Aktionen führen konnte. Und erst die wirklichen Aktionen haben ja dann erkennen lassen, wie weit die Vorbereitungen auf der feindlichen Seite bereits gediehen waren. Ich muss allerdings sagen, dass das eine Erkenntnis ist, die der Angriff an sich erst gebracht hat. Sie waren anwesend bei der letzten Ansprache Hitlers an die Befehlshaber im Osten am 14.06.41 in der Reichskanzlei. Ich bitte Sie, ohne in Wiederholungen zu verfallen, kurz zu sagen, was Hitler hier gesagt hat und wie das, was er sagte, auf die Generale gewirkt hat. Nach kurzen Vorträgen über die operativen Aufträge an die einzelnen Befehlshaber folgte eine zusammenfassende Ansprache, die ich ausgesprochen als eine politische bezeichnen muss. Es wurde an die Spitze gestellt, dass es sich hier um einen Entscheidungskampf zwischen zwei Weltanschauungen handelte. Und dass diese Tatsache es unmöglich mache, an die Führung in diesem Kriege, die Methoden, wie wir Soldaten sie kannten und wie wir sie allein für völkerrechtlich richtig hielten, ein völlig anderer Maßstab angelegt werden müsse. Mit diesen Mitteln sei der Krieg dort nicht zu führen. Es sei ein ganz neuer Krieg auf ganz anderer Voraussetzung. Und mit diesen Ausführungen wurden dann die verschiedenen Anordnungen gegeben, in den unbefriedeten Gebieten die Gerichtsbarkeit auszuschalten, Widerstand mit brutalen Mitteln niederzukämpfen, in jedem örtlichen Widerstand den Ausfluss der tiefen Gegensätze zwischen den beiderseitigen Weltanschauungen zu sehen. Es waren das ganz ausgesprochene und vollkommen neue und außerordentlich eindrucksvolle, aber auch außerordentlich uns berührende Gedanken. Haben Sie oder irgendwelche anderen Generale gegen diese Ausführungen, gegen diese Weisungen und Befehle Einwendungen gemacht oder Vorstellungen erhoben? Nein, ich habe persönlich keine Vorstellungen erhoben, abgesehen von denen, die ja schon vorausgegangen waren und von den Widerständen, die ich den Dingen schon vorher entgegengesetzt hatte. Es ist mir aber nicht bekannt geworden, welche Generale und ob Generale sich an den Führer gewandt haben. Jedenfalls im Anschluss an diese Besprechung ist es nicht geschehen. Was war der Anlass zu diesem in seinen Folgewirkungen so furchtbaren Erlass? Ich muss erklären, dass mir völlig klar ist, dass die Verbindung meines Namens auch mit diesem sogenannten Nacht- und Nebelerlass für mich eine schwere Belastung darstellt. Wenn er aus dem Dokument hervorgeht, dass es ein Führerbefehl ist. Ich möchte deswegen doch dazu die Gelegenheit haben, zu sagen, wie er entstanden ist. Es mehrten sich seit Beginn des Ostfeldzuges und vollends dann im Spätherbst 41 und im Winter bis zum Frühling 42 außerordentlich stark die Aufstandsbewegungen, Sabotageakte und alles, was damit zusammenhängt, in allen besetzten Gebieten, militärisch empfunden als Bindung und Fesselung der Sicherungstruppen, die dort durch die Beunruhigung festgehalten werden sollten. So habe ich es damals militärisch gesehen. Und es kam nun durch die täglichen Lagevorträge laufend in einer besonderen Vortragsform zur Darstellung, was sich überall in den einzelnen Besatzungsgebieten ereignete. Und es war nicht möglich, das summarisch zu behandeln, sondern Hitler verlangte, jeden einzelnen Fall vorgetragen zu haben und war sehr unzufrieden, wenn solche Fälle ihm von der militärischen Dienststelle beim Vortrag verschwiegen wurden. Er erfuhr sie doch. In diesem Zusammenhang hat er mir gesagt, es sei ihm sehr unsympathisch und für die Befriedung sehr ungünstig, dass sich dadurch in den besetzten Gebieten die kriegsgerichtlichen Todesurteile gegen Saboteure und Hilfeleistungen mehrten. Und dass er wünsche, dass das nicht geschehe, da es von seinem Standpunkt aus gesehen die Befriedung des Landes und die Beziehungen zur Bevölkerung nur belasteten. Und er sagte dann damals, das könne nur dadurch geschehen, dass das eingeschränkt würde und dass statt Todesurteile, um es kurz zu machen, die Betreffenden, wenn nicht in kürzester Frist, wie es hier in dem Erlass auch heißt, ein klares Todesurteil zu erwarten und zu vollstrecken sei, statt langwieriger kriegsgerichtlicher Verhandlungen unter großem Zeugenaufgebot die Betreffenden, Verdächtigen bzw. Beschuldigten, darf man das Wort sagen, ohne Kenntnis der Angehörigen und allem nach Deutschland abgeführt würden und in Deutschland interniert bzw. in Gewahrsam genommen würden. Ich habe dagegen größte Bedenken geäußert und weiß genau, dass ich damals sagte, ich befürchtete von diesem Verfahren genau das Gegenteil von dem, was offensichtlich bezweckt würde. Ich habe dann eingehende Beratungen mit dem Rechtsberater der Wehrmacht gehabt, der gleiche Bedenken hatte, da man hier den ordnungsmäßigen Gerichtsweg ausschaltete, und habe es erneut versucht, es zu verhindern oder abzubiegen. Es wurde nicht anerkannt, es wurde mir gedroht, es würde der Justizminister beauftragt werden, einen entsprechenden Erlass zu machen, wenn die Wehrmacht das nicht könnte. Und nun darf ich auf die Einzelheiten nur insoweit hinweisen, als ja in diesem Erlass die Möglichkeiten eingebaut wurden, die eine Willkür der Handhabung verhindern sollten. Und das war in erster Linie Folgendes. Es wurde in diesem Erlass, in den Richtlinien, ausdrücklich angeordnet, dass eine solche Deportation oder Entführung in das Reichsgebiet nur erfolgen dürfe nach vorhergehendem kriegsgerichtlichen Ermittlungsverfahren und dass in jedem Falle der Gerichtsherr, also der Divisionskommandeur, gemeinsam mit seinem Rechtsberater diese Sache verfügen müsste, aufgrund eines vorhergehenden Ermittlungsverfahrens gerichtlicher Art. Ich muss sagen, dass ich glaubte, dass damit jeder Willkür und jeder übermäßigen Anwendung dieser Richtlinien vorgebeugt sei. Und dem dienten auch die hier erwähnten Worte, es ist der lang erwogene Wille des Führers, wo man mir vielleicht zubilligt, dass das nicht ohne Grund gesagt worden war und nicht ohne die Hoffnung, dass auch die empfangenden Militärbefehlshaber daraus erkennen sollten, dass dieses eine Methode war, die wir nicht billigten und nicht für richtig hielten. Schließlich haben wir in den Erlass noch hineingebracht ein Nachprüfungsverfahren, sodass also auch von den hohen Berufungsstellen im kriegsgerichtlichen Verfahren, das war der Militärbefehlshaber in Frankreich und das Oberkommando des Heeres, beziehungsweise der Oberbefehlshaber des Heeres, immer noch die Möglichkeit der gerichtlichen Behandlung des Falles besaßen im Nachprüfungsverfahren, wenn die Entscheidungen zumindest als auch im Sinne des Erlasses anfechtbar erschienen. Und die ganze ungeheuerliche Tragik, die mir erst hier bekannt geworden ist, ist die, dass dieser Erlass, der nur für die Wehrmacht bestimmt war und der lediglich entschieden werden konnte, ob eine solche verschwinden lassen bei Nacht und Nebel von einem Täter, der mit Zuchthausstrafe zu rechnen hatte, dass dieses Verfahren offensichtlich und nach den Zeugenaussagen, die ich hier gehört habe, und nach der Anklage, die ich hier auch gehört habe, eine Verallgemeinerung gefunden hat, offenbar durch die Organe der Polizei, sodass der ungeheuerliche Zustand hier unter Beweis gestellt werden sollte, dass sich ganze Lager von sogenannten Nacht- und Nebel-Deportierten es gegeben hat. Das hat die Wehrmacht, wenigstens ich und die an diesen Befehlen beteiligten Militärbefehlshaber der besetzten Gebiete, nach meinem Dafürhalten nicht gewusst. Mir ist es jedenfalls nie gemeldet worden. Und damit hat dieser Erlass, der an sich zweifellos äußerst gefährlich war und einen gewissen Standpunkt des Rechtes, wie wir ihn kannten, verlassen hat, sich zu einer solchen ungeheuerlichen Angelegenheit hat auswachsen können, wie es hier in der Anklage zur Sprache gekommen ist. Es ist schon in dem Durchführungserlass zum Nacht- und Nebelerlass die Rede davon, dass die Gestapo die Verbringung nach Deutschland übernehmen soll. Sie haben gesagt, dass die Leute, die nach Deutschland kamen, dem Justizminister übergeben werden sollten, also in das normale polizeiliche Gewahrsam kam. Sie werden verstehen, dass hier durch die Beziehung auf die Gestapo auch gewisse Bedenken geltend gemacht werden, dass man von vornherein wusste, was mit diesen Menschen geschah. Können Sie mir darüber etwas Aufklärendes sagen? Ja, die Anordnung damals, die gegeben war, war die der Überstellung an die deutschen Justizbehörden. Dieses Anschreiben im Auftrage gezeichnet Unterschrift ist, wie ich aus meinem dienstlichen Schriftverkehr sehe, vom Amt Auslandabwehr herausgegeben worden. Sogar 8 Wochen später wieder Erlass selbst. Das kennzeichnet die Besprechungen bzw. die Vereinbarungen, die damals wohl getroffen werden mussten, über die Methode der Überführung aus dem Heimatgebiet in das Reichsgebiet. Und die hat damals offenbar dieses Amt geführt und hat dann als die Begleitkommandos, Polizeikommandos festgelegt. Das geht daraus hervor. Ich darf dazu sagen, dass wir damals, ich werde es auch gesehen haben, das nicht zu beanstanden schien, weil ich damals nicht der Auffassung sein konnte und ein musste, dass nun hier eine Überstellung an die Gestapo im Sinne der Liquidierung, will ich es offen nennen, gedacht war, sodass es lediglich ein Transportkommando war, um es in Deutschland abzuliefern. Ich möchte das besonders betonen, damit darüber kein Zweifel herrscht, dass hier nicht die Absicht bestanden hat, in dieser Form die Leute verschwinden zu lassen, wie es nunmehr nachher in diesen Nacht- und Nebellagern gewesen ist. Wir kommen zu dem Komplex Fallschirmspringer Sabotagetrupps Kommandounternehmen. Die französische Anklagebehörde behandelt ausführlich die Entstehung, Auswirkung der beiden Führererlasse Hitlers vom 18.10.42 bezüglich der Behandlung von Kommandounternehmen. Dieses Merkblatt ist im August 1942 von mir herausgegeben worden, nachdem in ähnlicher Form, wie ich es vorhin schon schilderte, bei dem Nacht- und Nebelerlass, ja die Sabotageakte und das Abspringen einzelner Agenten, Abwurf von Waffen, Munition, Sprengmitteln, Funkstationen und kleineren Sabotagetrupps einen immer größeren Umfang annahm, die aus Flugzeugen nachts meist in menschenleeren Räumen abgeworfen wurden. Das war über das ganze Gebiet das unter deutschem Machtbereich stand, verteilt, ging vom Westen bis in die Tschechei und Polen und vom Osten her bis in den Raum von Berlin. Es wurden natürlich eine große Zahl solcher Persönlichkeiten dabei gefasst bzw. die Dinge sichergestellt. Dieses Merkblatt sollte alle Stellen auch außerhalb der Wehrmacht, Polizei und Zivilbehörden mit einspannen in den Dienst gegen diese Methoden einer nach unseren Begriffen neuartigen, illegalen Kriegführung, eines Krieges im Dunkeln, hinter der Front. Und dieses Merkblatt halte ich auch heute noch nach Durchsicht und Prüfung, ich habe es ja schon hier vorgelegt bekommen, für unanfechtbar, da es ausdrücklich bestimmt, dass Angehörige der feindlichen Wehrmacht, also Soldaten irgendeiner feindlichen Wehrmacht, wenn sie von Polizeiorganen ergriffen wurden, der nächsten Wehrmachtdienststelle nach ihrer Identifizierung zu übergeben waren. Und ich weiß, dass an diesem Tätigkeit der Ergreifung und der Sicherstellung im französischen Raum die französische Polizei einen ehrenvollen Anteil hat. Sie hat dabei mitgewirkt, diese Sabotageakte zu vermindern, die vielleicht dadurch erkenntlich werden, welchen Umfang sie hatten, dass wir an einzelnen Tagen auf diesem Wege bis zu und über 100 Sprengungen von Eisenbahnlinien hatten, die auf diesem Wege getätigt waren. Das zu dem Merkblatt. Nun, die Führererlasse vom 18. Oktober 1942, die hier schon sehr oft erwähnt worden sind und die ich als eine Fortentwicklung dieser Anordnungen des Merkblattes insofern bezeichnen möchte, als diese Methoden, diese Art einer illegalen Kriegführung immer mehr sich steigerten und dass aus Einzelspringern tatsächlich kleine Kommandos wurden, die aus größeren Maschinen abgesetzt oder auf dem Fallschirmwege landeten. Und die systematisch angesetzt wurden, nicht mehr allgemein, um irgendwo Unruhe oder Zerstörungen vorzunehmen, sondern ganz präzise, lebenswichtige Objekte der Kriegführung zum Ziel hatten. Wie das in Norwegen in einem Fall mir erinnerlich ist, das einzige Aluminiumwerk zu zerstören, zu sprengen. In dieser Zeit, wo, macht das eigenartig klingen, täglich vielleicht eine halb bis dreiviertel Stunden der Lagevorträge nur verwendet wurden auf die Erörterung über diese Vorfälle in allen Gebieten, führten dazu, dass der Führer damals andere Methoden forderte, schärfstes Vorgehen dagegen, wie er sich ausdrückte, das sei Terror und den könne man nur mit Gegenmaßnahmen bekämpfen, und zwar mit scharfen. Und ich erinnere mich, dass auf die Einwürfe von uns Soldaten die Worte gefallen sind, solange lediglich der Fallschirmabspringer oder Sabotagetrupp in die Gefahr läuft, in Kriegsgefangenschaft überführt zu werden, hat er kein Risiko, unter normalen Verhältnissen riskiert er nichts und dagegen muss etwas geschehen. Das waren die ursächlichen Gedanken. Ich bin dann mehrfach ersucht worden, mich dazu auch zu äußern oder darüber etwas vorzulegen. Der General Jodl wird sich dessen auch entsinnen. Und wir wussten nicht, was man machen sollte von unserem Standpunkt als Soldaten aus. Wir konnten einen Vorschlag nicht machen. Wenn ich das kurz dahin zusammenfasse, so haben wir zwar täglich die temperamentvollen oder Temperamentsausbrüche Hitlers über die Dinge gehört, aber wir haben nichts gemacht, weil wir nicht wussten, wie wir es machen sollten. Während er erklärte, das sei gegen die Haager Landkriegsordnung, das sei illegal, das sei eine Methode, die auch in der Haager Landkriegsordnung gar nicht vorgesehen sei und nicht vorgesehen sein könne, da es ein neuer Krieg, neue Methoden sei, der hier, mit dem wir hier zu tun hätten. Und um es kurz zum Ende zu bringen, ist es dann so gewesen, wie auch in der Voruntersuchung von mir ausgesagt worden ist, dass diese Befehle, der Befehl selbst und die Erklärung mit der ja bekannten Anweisung, jeden bestrafen zu wollen, der diesen Befehl nicht ausführe, ist dann von Hitler persönlich diktiert und in fertiger Form mit Unterschrift ausgehändigt worden. und dann, glaube ich, durch den Chef des Führungsstabes, Jodl, dann verteilt worden. Ich darf vielleicht noch hinzufügen, dass mehrfach die Befehlshaber, die diese Befehle bekamen, Rückfragen gestellt haben, wegen der Form und der Art der Anwendung im Hinblick auf auch diese Strafandrohung, dass aber uns ja nichts überblieb, als zu sagen, Sie kennen ja das, was in den Erlassen drin steht. Denn abändern konnten wir diese unterschriebenen Befehle nicht. Es gibt wohl kein Gebiet des Kriegsrechts, an dem alle Völker und Menschen so leidenschaftlich interessiert sind, als das Kriegsgefangenenwesen. Und deshalb ist auch hier von der Anklage mit besonderem Nachdruck auf diejenigen Fälle hingewiesen worden, die Verletzung des Kriegsgefangenenrechts, sei es nach der Genfer Konvention oder sei es nach allgemeinem Völkerrecht, gewesen sein sollen. Da das OKW und Sie als Chef OKW für dieses Kriegsgefangenenwesen in Deutschland verantwortlich zeichneten, möchte ich folgende Fragen an Sie richten. Was hatte man im Deutschen Reich getan, um alle Teile und Dienststellen der Wehrmacht mit den internationalen Abmachungen vertraut zu machen, die das Kriegsgefangenenwesen betreffen? Es gab darüber eine besondere Dienstvorschrift, die, glaube ich, auch uns vorliegt, in der alle die Bestimmungen, auch mit Durchführungsbestimmungen, enthalten waren, die aus den bestehenden internationalen Abmachungen abgeleitet wurden. Die Vorschrift, glaube ich, 38, die sowohl für das Heer wie für die Kriegsmarine und für die Luftwaffe als Dienstvorschrift bestand. Das war die Grundlage, der grundlegende Befehl. Wie wurde das praktisch in die Tat umgesetzt? Wurden die Leute, die sich mit diesen Fragen in der Praxis zu beschäftigen hatten, unterrichtet oder genügten die Hinweise auf die Heeresdruckvorschrift? Jede Dienststelle bis einschließlich unterster Einheit hatte die Vorschrift in der Hand und jeder Soldat war in gewissem Rahmen darüber belehrt. Sonst waren bei Beginn des Krieges keine weiteren erläuternden Vorschriften ergangen. Ich denke an die Wiener Kurse, die für diese Ausbildung eingerichtet waren. Ist Ihnen bekannt, ja, dass die in Wien stattgefunden haben? Es ist mir bekannt, dass über diese Dinge entsprechende Ausbildungskurse auch derjenigen Persönlichkeiten, die mit dem Kriegsgefangenenwesen zu tun hatten, praktisch zu tun hatten, in Form von Belehrungskursen, dass diese abgehalten worden sind. Es ist ferner richtig, dass jeder Soldat ein Merkblatt in seinem Soldbuch hatte, jawohl, das ihn das auf die Behandlung bestätigt von worden, neulich von General Milch, der es ja bei sich führte. Wann wurden in unserem Falle die ersten Anordnungen für die Kriegsgefangenen getroffen? Ich mache meines Wissens die ersten Anordnungen nach Beginn des Feldzuges gegen Polen im Osten, weil jede, ich möchte sagen, vorbereitende Maßnahme zur Bereitschaft für die Aufnahme von Kriegsgefangenen von Hitler abgelehnt war. Er hatte das verboten. Und dann mussten die Dinge allerdings sehr kurzfristig improvisiert werden. Was wurde angeordnet? Es wurde angeordnet, dass die drei Wehrmachtteile, die beiden Kriegsmarine und Luftwaffe, hatten ja nur in beschränktem Umfang damit zu rechnen, insbesondere das Heer entsprechende Lager vorbereitete, Bewachung bereitstellte und alles, was zu der Unterstellung dieser Dinge notwendig ist und zu ihrer Organisation. Sagen Sie uns, welche Funktionen im Bereich des Oberkommandos der Wehrmacht bezüglich der Behandlung, Betreuung der Kriegsgefangenen lagen? Die grundsätzliche Instruktion war Behandlung nach der Vorschrift HDV 38, die sich auf die internationalen Abmachungen stützte und meines Erachtens erschöpfend alles enthielt, was die Betreffenden wissen mussten. Sonst sind zusätzlich keine Anordnungen damals gegeben, sondern es ist hiernach verfahren worden. Ich wollte zunächst wissen, wofür das OKW überhaupt zuständig war in Bezug auf die Behandlung der Kriegsgefangenen. Das Oberkommando der Wehrmacht war die, ich möchte sagen, ministeriell leitende Stelle, die also alle grundlegenden Verordnungen und Richtlinien in diesen Dingen zu erlassen hatte, vorzubereiten hatte und ein Recht besaß, sich von der Achtung dieser Vorschriften durch Inspizierungen, Stichproben zu überzeugen. Also eine verordnungsmäßig oder verordnungsherausgebende leitende Stelle und eine Berechtigung der Inspizierung. Ohne Kommandogewalt über die Lager selbst. Kommt nicht noch hinzu, der Verkehr mit dem Auswärtigen Amt? Ich habe das vergessen. Eine der wesentlichen Aufgaben für die Gesamtwehrmacht, also auch für Kriegsmarine und Luftwaffe, war der Verkehr über das Auswärtige Amt mit den Schutzmächten, der Verkehr mit dem Internationalen Roten Kreuz und all den Stellen, die sich der Kriegsgefangenenfürsorge annahmen. Ich habe das vergessen. Wenn wir nun einmal die Lager, die Kriegsgefangenenlager nehmen, wer stand an der Spitze eines solchen Lagers? Beim Wehrkreiskommando befand sich ein Kommandeur oder General des Kriegsgefangenenwesens im Wehrkreis und das Lager wurde von einem Lagerkommandanten geführt. Mit einem kleinen Offizierstab, darunter auch Abwehroffizier und ähnliche Persönlichkeiten, die dafür notwendig waren.